Die historische Neujahrsansprache des verehrten Marschalls Kim Jong-un wird von den Parteiführern und Persönlichkeiten verschiedener Kreise vieler Länder begrüßt. Der stellvertretende Vorsitzende der tschechisch-koreanischen Freundschaftsgesellschaft Baek Do-san hob hervor, dass die Neujahrsansprache von Kim Jong-un, die von der Liebe und Zuneigung zum Volk und den originellen revolutionären Theorien und Linien für den Aufbau der sozialistischen Gesellschaft durchdrungen ist, als programmatisch richtig nur gilt, die alle nach dem Sozialismus strebenden Länder den Weg erhält. Der Direktor des Russischen Instituts für Kim Il-sungismus, Kim Jong-ilismus, betonte, dass sich in der Neujahrsansprache des verehrten Genossen Kim Jong-un großer Geist des Dienstes am Volk widerspiegele und dass das koreanische Volk auch in diesem Jahr bestimmt einen großen Sieg erringen werde. Das ZK der KP der Tschechoslowakei, der Vorsitzende der Weißrussischen Juche-Ideologie-Studiengesellschaft und der Vorsitzende des Anti-Imperialistischen Forums Deutschlands bekundeten der Armee und Bevölkerung der TVRK im Kampf für den siegreichen Fortschritt des Sozialismus absolute Solidarität und Unterstützung.